Morning! Guten Morgen! Day 3, about understanding the nature of God. Tag 3, über das Wesen Gottes verstehen. So, once man lived in this incredible, wonderful trust and peace relationship with God. Als die Menschen einmal in dieser unglaublichen und wundervollen Vertrauens- und Friedensbeziehung mit Gott lebten, something happened. Passierte etwas. The devil. Der Teufel. He absolutely hated God. Er hasste Gott total. Let me ask you a very simple question. Lass mich dir eine einfache Frage stellen. If you hate somebody with everything that is inside of you. Wenn du jemanden hast mit allem, was in dir ist, but you have neither the power nor the authority to hurt or harm that person directly. Doch du hast weder die Macht noch die Autorität, diese Person persönlich zu verletzen oder ihr Schaden zuzufügen. What are you gonna do? Was machst du dann? You're gonna hurt whoever is most precious to that person. Du wirst diejenige Person verletzen, die dieser Person am wertvollsten ist. You see, if you can't hurt me, siehst du, wenn du nicht mich verletzen kannst, but you're going to hurt Debbie, du Debbie verletzen wirst, you've hurt me very, very deep. Dann hast du mich sehr, sehr tief verletzt. If you can't hurt me, wenn du nicht mich verletzen kannst, but you're hurting Daniel, und du Daniel verletzt, you're hurting me very, very deeply. Dann verletzt du mich sehr, sehr tief. So the devil in his deep hatred for God, der Teufel also in seinem tiefen Hass Gott gegenüber, because he lost his identity in heaven, weil er seine Identität im Himmel verloren hat. He knew there is nothing he can do to hurt God directly. Wusste, dass er nichts tun konnte, um Gott direkt zu verletzen. He knew that if he would destroy the animals or the plants or all the creation, this would not be such a hurtful thing to God. Er wusste, dass wenn er die Tiere, die Pflanzen oder die Schöpfung zerstören würde, würde dies Gott nicht so sehr verletzen. Because none of these things were created in the image of God himself. Denn nichts von dem wurde im Bilde Gottes erschaffen. One thing only was the crown of creation created in God's image. Nur eine Sache war die Krönung der Schöpfung, geschaffen im Bilde Gottes. That's mankind. Das ist die Menschheit. You know, it's interesting that every single time when God created something, the Bible says, and God saw and it was good. Es ist interessant, dass jedes Mal, wenn Gott etwas schuf, die Bibel sagt, und Gott sah an und es war gut. But when he created man, the Bible says God saw and it was very good. Als er den Menschen schuf, sagt die Bibel, und Gott sah an und es war sehr gut. I looked this up in the original Hebrew. Ich schaute dies im Original Hebräischen nach. And according to my research, the best way to actually express this would be like this. Gemäß meinen Recherchen ist die beste Übersetzung, dies wiederzugeben, folgende. After God created man, he looked and he said, nachdem er den Menschen geschaffen hatte, schaute er ihn an und sagte, this is extremely and extravagantly good. Dies ist extrem und außergewöhnlich gut. Listen. Hör zu. When God said that man was very, very good, als Gott sagte, dass der Mensch sehr, sehr gut ist, and man is created in God's image, und der Mensch in Gottes Bilde erschaffen ist, then how can anybody believe that God is not very good? Wie kann dann jemand glauben, dass Gott nicht sehr gut ist? Think. Überlege. God says, I make man in my picture very good. In other words, God says, hey guys, I am very good. Gott sagt, ich habe den Menschen in meinem Bilde sehr gut gemacht. In anderen Worten sagt er, hey Leute, ich bin sehr gut. So the very first time God said that he's very good was right there in Genesis. Das erste Mal, als Gott sagte, dass es sehr gut ist, war in 1. Mose. Because he said, look, what I made in my own image is really good, which means I'm really good. Was ich in meinem Bild erschaffen habe, ist wirklich gut, was bedeutet, dass ich wirklich gut bin. So what happened? Was passierte? The devil did everything he could to try to hurt God's heart. Der Teufel unternahm alles, um das Herzen Gottes zu verletzen. But he couldn't. Aber er konnte es nicht. No authority, no power, he couldn't. Keine Autorität, keine Macht, er konnte es nicht. So when God created man and loved man so deeply and so passionately, als Gott den Menschen schuf und ihn so tief und leidenschaftlich liebte, this was the opportunity of the devil to really, really hurt the heart of God. War dies die Gelegenheit für den Teufel, wirklich das Herz Gottes zu verletzen? How would he have to do that? Wie musste er dies tun? He would have to destroy that wonderful, deep trust relationship between man and God. Er musste diese wundervolle, tiefe Vertrauensbeziehung zwischen dem Menschen und Gott zerstören. That's when he began to lie about God. Das war, als er anfing, über Gott zu lügen. He's the father of all lies. There's no truth in him. Er ist der Vater der Lügen. In ihm ist keine Wahrheit. So what he used is distortion, is lies, and is twisted truth. Was er benutzte, ist Zerstörung, sind Lügen und verdrehte Wahrheiten. And that's exactly what he's still doing today. Und das ist genau das, was er heute noch tut. You know, as I've been studying and teaching about the heart and the power of the heart for decades, als ich während Jahrzehnten über die Macht des Herzens gelehrt habe, I've come to this conclusion, kam ich zu folgender Schlussfolgerung, that the hardest lies that we have embraced in our hearts to change, die Lügen, die wir in unserem Herzen angenommen haben und am schwersten zu verändern sind, are the lies that we have Bible verses to back them up with. Sind die Lügen, die wir mit Bibelversen untermauern. You know why? Weißt du warum? Because that's how the devil did it in the very beginning. Weil der Teufel dies am Anfang genauso gemacht hat. He used what God said and then he used it as a proof that he was right and God was wrong. Er benutzte, was Gott sagte, und benutzte es dann als Beweis, dass er richtig und Gott falsch liegt. He changed it a little bit, flipped it around a little bit. Er veränderte es ein bisschen, verdrehte es. You see, he didn't come and say something exactly opposite of what God said. He used what God said. Er kam nicht und sagte das Gegenteil von dem, was Gott sagte. Er benutzte, was Gott sagte. That's what the devil did to Jesus in the wilderness. Dies tat der Teufel mit Jesus in der Wüste. He quoted what God said. Er zitierte, was Gott sagte. He quoted Psalms 91, for instance. Zum Beispiel zitierte er Psalm 91. These are the lies that have been so deeply written on our heart. Dies sind die Lügen, die so tief in unsere Herzen geschrieben sind. Because we believe they are true just because they're written in a book called the Bible. Weil wir glauben, dass sie wahr sind, nur weil sie im Buch stehen, das sich die Bibel nennt. And that's the danger. Und das ist die Gefahr. Now listen, never, never, never think. Nun höre, denke nie, nie, nie. That I am discrediting the Bible. Dass ich die Bibel in Verruf bringe. I love the Bible with all of my heart. Ich liebe die Bibel mit meinem ganzen Herzen. But the Bible being used in a way that we twist things in it through demonic lies is a very dangerous book. Wenn die Bibel jedoch gebraucht wird, indem wir durch dämonische Lügen darin gewisse Dinge verdrehen, dann ist es ein gefährliches Buch. Why? Warum? Because now when somebody says, look, God is so good, we have Bible verses to prove that he's not so good. Denn wenn jemand jetzt sagt, schau, wie gut Gott ist, wir nun Bibelverse haben, die beweisen, dass Gott nicht so gut ist. And the Bible is the infallible word of God, so we dare not question anything in that book. Die Bibel ist das unfehlbare Wort Gottes und wir dürfen nichts in Frage stellen, was in diesem Buch steht. We should never question the Bible. Wir sollten nie die Bibel in Frage stellen. But we should question how we understand the Bible. Doch wir sollten hinterfragen, wie wir die Bibel verstehen. That's something you have to learn, my friend. Das ist etwas, was du lernen musst, mein Freund. See you tomorrow. Bis morgen!